wenn auf dieser Erde hier Jesus heut begegnet mir. Nicht als Herrscher auf dem Thron, einfach als ein Menschensohn, wie nach Menschenart und Sinn, einst der Samariterin. Kenn ich ihn dann, wie er ist, meinen Heiland Jesus Christ. Ja, ich erkenn ihn, ja, ich erkenn ihn, mein Herz erkennt ihn, den Heiland Gottes Sohn. Wenn mit liebevollem Gruß auf dem Weg nach Emmaus er wie seinen Jüngern dort mir erklärte Gottes Wort, würde nicht mein Herz da brennen, wie es dort geschah. Und ich fleht, weil's Abend ist, bleibe bei uns, Jesus Christ. Ja, ich erkenn ihn, ja, ich erkenn ihn, mein Herz erkennt ihn, den Heiland Gottes Sohn. Wenn vor Weinen ich nicht seh, meinen Heiland in der Nähe, wenn ich meinen Blick hinab richtete ins leere Grab, hört ich meinen Namen da, rief ich ihn Rabuni an. Ach, ich fiele ihm zu Fuß und vernehm den Ostergruß. Ja, ich erkenn ihn, ja, ich erkenn ihn, mein Herz erkennt ihn, den Heiland Gottes Sohn. Und wenn ich nicht glauben will, hält mein Herr in Demut still, auf dass ich die Hände mein lege in die Seite sein, fühle seine Nägel mal und erkenne auf einmal meinen Gott und meinen Herrn. Und nun folge ich ihm gern. Ja, ich erkenn ihn, ja, ich erkenn ihn, mein Herz erkennt ihn, den Heiland Gottes Sohn.